Oh, streckt euch nochmal aus. Ha, Halleluja, in die Herrlichkeit hinein. Und sag, Herr, ich empfang von dir. Ich empfang von dir jetzt. Halleluja, Zuteilung. Halleluja, danke, Herr, für Zuteilung. Halleluja, deine Stimme zu hören. Halleluja, wir preisen dich. Halleluja. Gott möchte mit seinen Kindern reden. Halleluja. Gott ist kein schweigender Gott, sondern Gott ist ein redender Gott. Bist du froh, dass Gott gerne redet? Ah, er redet gerne und er möchte einfach diese Gemeinschaft mit seinen Kindern haben. Er sehnt sich nach inniger Gemeinschaft. Er möchte, dass wir seine Stimme kennen, dass wir ihn kennen, dass wir seine Stimme kennen. Und dass er uns kennt. Er kennt uns und wir lernen ihn immer besser kennen. Wir lernen auch seine Stimme immer besser kennen. Ich glaube, die schon länger gehen mit ihm, ich glaube, jeder kann sagen, dass er die Stimme des Herrn einfach schon besser kennengelernt hat, oder? Meisten, ja, Halleluja. Und er möchte, dass wir sie noch besser kennenlernen, damit wir in jeder Situation wirklich von ihm geführt werden können. Er möchte uns führen, er möchte uns leiten, er möchte die ganze Zeit ja unser Führer sein, der uns in alle Wahrheit führt, der uns in Entscheidungen richtig führt, weil wir haben Entscheidungen zu treffen in diesem Leben. Und es ist wichtig, dass wir die Stimme Gottes kennen und hören. Wenn du deinen Ehepartner, ja, also deinen Ehepartner oder wenn du noch nicht verheiratet bist, dann ist wichtig, dass du die Stimme Gottes kennst einfach am öftesten kann man sagen, ist es so, dass wir die Stimme Gottes in unserem Inneren hören. Selten ist es so, dass wir eine laute Stimme von außen hören. Das ist wirklich selten. Das ist meistens eher so, wenn uns eine heftigere Segelpartie bevorsteht, dass wir unbedingt wissen müssen, und da hat Gott das und das gesagt. Auf jeden Fall. Aber das meiste, sagen wir, am meisten redet er durch den Innere, durch das innere Zeugnis, weil er wohnt ja innen. Ja, er wohnt ja in uns. Also werden wir ihn fast immer einfach innen hören. Also durch eine Stimme, mit der er zu uns redet. Und wir können uns also von vielen falschen Entscheidungen verabschieden, je besser wir die Stimme Gottes hören. Halleluja. Und deshalb ist es so wichtig. Und die Bibel sagt in Johannes 10, 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Da kannst du immer sagen, so, und ich bin dein Schaf, ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter und du kennst mich und ich kenne dich und ich folge deiner Stimme. Halleluja, das ist ganz wichtig. Und genau, seine Führung und seine Stimme wird sich immer innerhalb seines Wortes bewegen. Also je besser wir auch sein Wort kennen, also das geschriebene Wort kennen, umso mehr werden wir uns irren, was seine Stimme angeht. Wenn er irgendwas zu uns sagt, du wirst es dann immer besser wissen und unterscheiden können, boah, stimmt es mit dem Geist des Wortes der Bibel, also nicht nur mit dem Buchstaben, sondern mit dem Geist, der in der Bibel ist, stimmt es damit überein oder nicht? Also je besser du ihn kennst, sein Wort kennst, nicht jetzt den Buchstaben nach, nicht auf eine gesetzliche Weise, sondern wirklich sein Wort ist ein Geist und Leben, umso besser wirst du auch seine Stimme von jeder anderen Stimme unterscheiden können, weil der Feind hat natürlich auch eine Stimme. Genau, das haben wir ja gesehen. Er ist der Vater der Lüge. Also versucht er, mit Lügen an dich in irgendeiner Weise ranzukommen. Aber Halleluja, wir sind verbunden, connected mit dem Herrn, der nicht die Lüge ist, sondern der Geist der Wahrheit ist. Also seine Stimme ist immer Wahrheit. Seine Stimme ist nie Lüge, sondern immer Wahrheit. Er spricht immer Wahrheit. Seine Stimme gibt Klarheit. Ja, seine Stimme ist klar. Seine Stimme ist nicht verwirrt. Er wird dir nicht irgendwas sagen und du bist hinterher völlig verwirrt, weißt gar nicht mehr Bescheid. Das ist dann die Stimme des Feindes. Also daran kannst du es immer sehen, oh ja, boah, ich habe da das und das gehört, aber ich bin völlig durcheinander und so. Gott ist, bringt dich nicht durcheinander, sondern Gott ist klar. Gott ist klar, er ist wunderbar, seine Stimme ist auch nicht, ist nicht drängend, ist nicht bedrängend, ist nicht dominant, ist nicht herrschend, sondern sie ist klar. Sie ist auch nicht schmeichlerisch. Oh, so einen wie dich hatte ich noch nie in meinem Reich. So einen wie du. Gab's noch nie. Sowas wie dich. Das stimmt, haben wir ein Lied, ne? Das gab's so noch nie. Also er wird dich nicht abpaffen. Ja, das ist auch der Feind, der dich abpaffen möchte. Genau, er ist nicht schmeichlerisch, sondern er ist einfach, sag mal, du kannst es sagen, wie normal. Er redet in einer normalen Stimme klar zu dir. Also auch nicht irgendwie, also so kenne ich ihn jedenfalls, ja, dass er einfach normale Sachen zu dir sagt und klar zu dir sagt, dass du dann weißt, du weißt es normalerweise, das war der Herr, jetzt hat der Herr gesprochen. Es ist Frieden drauf, er seine Stimme ist immer voller Frieden. Und sie löst Frieden aus in dir. Sie löst nicht Unruhe, sie löst nicht Unfrieden aus. Das, oh Hilfe, wie soll ich denn das jetzt machen oder so. Klar, er kann natürlich schon mal was sagen. Puh, kann ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen. Er hat mir vor vielen Jahren gesagt, dass ich mal Lobpreis leiten werde. Aber ich wollte nie irgendwas leiten früher. Gar nichts. Ich wollte im Hintergrund sein, irgendwie im Hintergrund beten, aber ich wollte nichts leiten. Und dann waren wir in der Erweckung in Pensacola und dann hat Gott zu mir gesagt, und du wirst Lobpreis leiten. Aber ich wusste es ist er. Also das war echt wunderbar. Normalerweise, wenn es Gott ist, du weißt es. Auch wenn du sagst, puh, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, das zu machen oder so. Aber du weißt, Gott spricht. Er möchte sprechen mit uns. Es ist ja eine Beziehung, in der du nicht redest, ist schwierig. Sondern in unserer Beziehung, um uns miteinander zu verständigen, um Kontakt aufzubauen, um Freundschaften aufzubauen, müssen wir reden. Und das Wunderbare ist, wie gesagt, auch in unseren Gebetszeiten, nicht nur wir reden, sondern lass uns Zeiten haben, wo wir dem Herrn zuhören. Also nicht du kaust ihm die ganze Zeit das Ohr ab. Mit dem, was du alles möchtest und bittest und für Gebetserhörung haben möchtest, sondern hör auf ihn. Lass uns Zeit nehmen, auf ihn zu hören. Halleluja. Seine Stimme ist voller Erbarmen. Seine Stimme in seiner ganzen Haltung. Er ist für uns. Gott ist für uns. Das heißt hier in Psalm 139,1, Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Er kennt uns durch und durch. Und Gott ist für uns. Also wenn er mit uns redet, ist diese Stimme immer voller Liebe. Als der, der uns durch und durch kennt. Und der Gutes für uns möchte. Also glaub nie einer Stimme, die irgendwas Übles sagt, dich übel anklagt oder wie auch immer. Das wird nie die Stimme Gottes sein. Er überführt, definitiv. Er sagt, puh, du, das hättest du da vorhin nicht sagen sollen, das war nicht okay. Und so, natürlich, das sagt er, aber du weißt, es ist der Herr. Es ist niemals, es macht niemals runter. Also er überführt, er sagt, du, war nicht okay, entschuldige dich oder ja, bring das irgendwie in Ordnung. Aber es ist immer voller Liebe und voller Klarheit. Du weißt, boah, er ist es. Mein Herr ist da und es ist so wunderbar. Wir müssen auch uns nicht fürchten. Oh Herr, wenn ich jetzt mich mehr dem Herrn aussetze und seine Stimme hören möchte, am Ende sagt er mir dann furchtbar Sachen, geh nach Timbuktu und oder nach Sibirien und verkündige den Menschen dort das Evangelium dabei, hassig, Kälte. Genau, also entweder wird der Herr dann dein Empfinden für Kälte ändern oder es war nicht der Herr. Halleluja. Aber das Wunderbare ist, ja, wir gehören in seine Familie und in der Familie, in einer guten Familie wird miteinander geredet und da redet der Vater mit seinen Kindern. Und das ist so wichtig, dass wir erstmal wissen, er will gerne mit uns reden. Es ist nicht so, er muss mit uns reden, sondern er möchte mit jedem Einzelnen von uns reden. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, er möchte so gerne mit dir reden. er redet gerne. Halleluja. Und wenn es gut läuft, dann lernst du seine Stimme immer besser und besser kennen, je länger du mit ihm gehst. Also lassen wir uns auf eine Reise ein, mit ihm, ihn immer besser kennenzulernen. Wichtig, wir suchen keine Stimmen. Ja, also da sind viele schon abgebogen falsch, weil sie irgendwelche Stimmen gesucht haben. Ich habe das selber ausprobiert, also, und habe Stimmen gesucht. Und da merkst du, da geht sofort der Feind rein. Also das lassen wir lieber, weil wenn da merkst du, boah, du wirst schnell verführt oder rumgeschasst. Das ist so, der Herr wird dich nicht rumschassen, mal dahin, mal dahin. Er führt in geradlinig. Ja, und er, nicht, er schießt dich nicht dahin und dann schießt er dich dahin. Und jetzt hat der Herr mir das gesagt und jetzt soll ich dahin. Das ist nicht der Herr, sondern der Herr führt gerade. Der führt dich auch mal woanders hin, das ist klar. Wenn die Zeit gekommen ist. Aber er führt immer aus diesem Frieden heraus. Er bringt dich nicht in Unruhe. Halleluja. Und das ist auch wichtig, wenn wir selbst in Unruhe sind, in Aufregung, irgendwie im Stress oder so weiter. Wichtig ist erstmal, um die Stimme Gottes zu hören, ruhig zu werden. In Aufgeregtheit werden wir die Stimme Gottes nicht hören. Oder wir werden irgendwas Aufgeregtes hören, irgendwas Irres oder so, was aber aus unserer Seele kommt. Ja, unsere Seele kann auch reden und sich auch als Stimme verstellen oder genau. Aber wir wollen die Stimme Gottes hören. Halleluja. Und von ihm und diese klare Stimme. Und wie gesagt, die meiste Führung und Leitung kommt aus deinem Inneren. Aber wir sind ja als neutestamentliche Gläubige, in denen der Herr wohnt, von innen, ja, du hast Frieden. Du wusstest zum Beispiel, du sollst hierher kommen an diesem Wochenende, ja. War es keine hörbare Stimme, die du gehört hast, sondern du hast einfach deinem Innern gespürt, hier soll ich dabei sein. An diesem Wochenende soll ich dabei sein. Und das ist gut. So läuft die meiste der Führung, so hören wir seine Stimme. Und was sind noch so ein paar Dinge, wie wir jetzt seine Stimme hören? Also einmal durchhören, ja. Es gibt mehrere Möglichkeiten, seine Stimme zu hören. Durch einzelne Worte, durch Sätze, durch Fragen, die du ihm stellst. Du bekommst eine Antwort, ja. Halleluja. Frag ihn mal. Und du sagst, boah, ich höre nicht so gut seine Stimme. Fang mal an, ihm Fragen zu stellen. Das heißt nicht, dass er auf alles immer, was du fragst, eine Antwort hat. Aber auf vieles würde er dir antworten. Oder auch ein Bibelvers dir geben. Oft ist es so, er spricht durch einen Bibelvers, zack, dir kommt ein Bibelvers in den Sinn. Das ist Gott. Nimm das nicht leicht, einfach so, es war nur ein Bibelvers, sondern es ist Gott, der zu dir spricht. Er spricht durch sein Wort. Sein Wort ist Geist und Leben. Also sei froh, sag danke, Herr, für den Vers, den ich bekommen habe. Halleluja. Er spricht euch auch durch uns, ja. Jemand kommt auf dich zu, du hörst was in der Predigt, aber ich sage, boah, da hat Gott direkt zu mir gesprochen. Genau. Oder durch Sehen. Du siehst etwas. Du siehst etwas draußen, du kannst was in der Natur sehen, du kannst was in Wolken sehen. Halleluja, Gott spricht auch durch Wolken, indem er uns was in Wolken zeigt. Er zeigt uns Sachen, Aufschriften. Du siehst auf dem Auto irgendeine Aufschrift und Gott sagt, guck genau, ja genau das stimmt, genau das passt ja genau in das, was, wo ich gerade drin bin. Und ja, lass uns offen sein für diese verschiedenen Möglichkeiten, Gottes Stimme zu hören. Oder durch eine Wahrnehmung des Riechens, des Tastens, des Fühlens. Du riechst plötzlich, Rosenduft. Ha, die Rose von Sharon, der Herr ist da. Er sagt, er ist da, ich bin da in deiner Situation. Oder du schmeckst Honig, du hast nichts Süßes gegessen, aber du schmeckst eine Süße plötzlich. Das ist der Herr, der zu dir redet und vielleicht bist du in einer bitteren Situation, die gerade schwierig ist und er sagt, guck mal, ich bin deine Süße. Und die Situation wird sich von der bitteren Situation in eine süße Situation verwandeln. Halleluja, er hat zu uns gesprochen, als wir unser Gebäude nicht die Gebäude, als wir das Grundstück gerade gekauft hatten, Und dann sind wir mit Joshua Mills auf das Grundstück gegangen und damals wussten wir nicht, wie sollen wir das eigentlich alles bezahlen, ja. Und es war noch nichts gebaut. Und wir kommen auf das Grundstück mit ihm und Joshua Mills von einer auf die nächste Sekunde ist über und über mit Gold bedeckt. Er war über und über mit Gold bedeckt. Und es war so stark und immer, also und wir wussten, er hat dann angefangen zu prophezeien, wir wussten, das ist ein Zeichen dafür, Gott wird uns versorgen. Das hat er bekommen, aber er hat es für uns bekommen, als wir auf unser Grundstück gekommen sind. Und immer wenn man vielleicht von Ferne sich an Zweifel oder wie sollen wir das bezahlen, anschleichen wollte, dann kam immer das, aber Gott hat gesprochen. Er hat da damals, ja, dieses Zeichen uns gegeben, durch den Joshua, einfach dieses Gold. Und wir wussten, Gott wird uns versorgen. Gott hat uns versorgt. Halleluja. Das ist wunderbar. Er weiß, was du brauchst auch. Halleluja. Aber lass uns unsere Augen aufhaben, auch nach solchen Zeichen, die er uns gibt. Halleluja. Was sind noch, wo spricht er noch? Er ist hier. Er spricht durch einen starken Drang. Du kannst einen starken Drang haben, plötzlich etwas zu tun. Ja, das, natürlich müssen wir da unterscheiden lernen, woher kommt der Drang? Ja, kommt er jetzt aus meinem Fleisch? Kommt er von irgendeinem Geist oder so? Oder kommt er von Gott? Also ich kann auf jeden Fall sagen, wenn du den starken Drang hast, dieser Person von Jesus zu erzählen oder zu heilen, wird es nicht der Teufel sein. Das wird hundertprozentig Gott sein. Und ja, du lernst es zu unterscheiden einfach auch mal auszuprobieren. Also probier das einfach aus, einfach nicht aus Angst, einen Fehler zu machen, nie auf irgendwas einzugehen, oh, es könnte am Ende die falsche Stimme sein, sondern mach es einfach mal, also musst jetzt nicht gleich dein Haus verkaufen und alles, sondern einfach mal, Herr, führ mich an diesem Tag. Ich möchte deine Stimme hören. Genau. Ja. Halleluja. Dann durch ein inneres Wissen, ja, des Herzens. Du weißt einfach manche Sachen. Wer hat das schon erlebt? Du weißt einfach was. So Gott, so redet Gott. Du hast das, wie das fällt in dein Herz und du weißt, so ist es. So wird es sein. Das hat Gott zu mir gesagt. Oder ein geistliches Fühlen, ein Empfinden. Ja, du hast einen tiefen Frieden oder Gott sagt dir, boah, vergib dieser Person, lass jetzt diese Person los. Einfach geh weiter und so. Er redet in deine Situation und ich glaube, er redet viel mehr, als wir das bewusst wahrnehmen. Und er möchte, und ich setze es auch frei noch, dass wir das noch mehr wahrnehmen, einfach seine Stimme zu hören in all diesen verschiedenen Facetten. Weil, wie gesagt, er möchte es. Er möchte diese enge Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte uns führen. Er möchte uns leiten. Und er möchte, ja, zu seiner Braut sprechen. Zu seiner kostbaren Braut. Und es in Habakuk 2, 1, da steht es, hat der Prophet Habakuk gesagt, auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich, in dem Fall war es, auf eine Klage erhalte. Er hat sich auf seinen Posten gestellt. Was heißt das? Das heißt für uns, wir suchen einen Ort der Ruhe, wo wir, also Handy und so weiter, Laptop, iPhone, alles mal ausstellen und wo wir wirklich diesen bewussten Ort der Ruhe mit ihm suchen, wo wir seine Stimme hören. Das ist ganz wichtig, dass wir wirklich so runterfahren, die Seele runterfahren, die Ablenkung außen ausschalten, um ihn zu hören. Wirklich Ruhe, Halleluja. Eine Erweckung der Ruhe, Halleluja. Die gibt er uns, dass wir, ja, Halleluja, auf unseren Posten treten und dann spähen, um zu sehen, was er mit uns reden wird. Also das heißt auch, wir sehen auch. Es ist ein Unterschied, die einen hören mehr seine Stimme, die anderen sehen mehr, aber Gott spricht zu dir und er möchte dir auch zu verschiedenen Fragen, die du hast, möchte er dir Antworten geben. Und er möchte, dass du siehst, er möchte, dass du hörst, dass du dich ausstreckst und erwartest. Ja, er möchte diese Erwartung in uns hervorbringen, dass wir ihn hören können. Das ist ganz wichtig. Also ich bin sein Schaf, ich bin sein Sohn und ich kann seine Stimme hören. Und er zeigt mir was, er zeigt mir ein Bild, er zeigt mir, er sagt etwas zu mir und ich kann etwas aufschreiben. Oft ist es so, oder manchen geht es so, mir geht es auch so, du fängst an, was aufzuschreiben und vorher hast du gar nicht viel gehört, aber du fängst an, es aufzuschreiben und in dem Moment setzt sich der Fluss Gottes frei und du bist losgelassen und du hörst, was er sagt. Und das wollen wir heute Abend auch praktizieren miteinander, dass wir das aufschreiben zusammen, was Gott zu uns spricht. Seid ihr dabei? Halleluja, den Herrn sprechen lassen zu lassen zu euch, den Herrn zu hören, auch nach all diesen Aufräumarbeiten, die wir jetzt durchgegangen sind. Einfach glaube ich, es ist viel Freiraum, damit wir seine Stimme hören können. Halleluja. Und das ist ganz wunderbar. Wir wollen Zettel austeilen. Genau. Also habt ihr alle eure Zettel? Okay, ihr habt Zettel. Genau, wenn du keinen Zettel hast, dann melde dich doch bitte. Dann gibt Sabrina noch einen. Genau, meldet euch. Hände hoch. Hände hoch. Eine große Hilfe beim Hören der Stimme Gottes ist auch Soaking Music reinzutun. Der wirklich gesalbte Musik reinzutun, auf der wirklich die Salbung Gottes ist, mit der du auch fließen kannst. Wir wollen auch jetzt gesalbte Soaking Musik gleich hören. Das hat David gemacht. Genau, es machen viele von euch, denke ich auch, wirklich Soaking Music sich reinzutun. Und da, wo schon die Salbung drauf ist, ist einfach eine Hilfe, um die Stimme Gottes zu hören. Und dich einfach einzutunen auf seinen Geist. Wer braucht noch? Da drüben noch, Sabrina? Da noch, da. Mhm. Und gut, wenn du wirklich den Herrn vor Augen hast, hab jetzt nicht irgendein Problem vor Augen und sag, was sagt der Herr zu diesem Problem, sondern hab den Herrn vor Augen. Das heißt in 2. Korinther 3, 18, wir werden verwandelt in dasselbe Bild, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und David sagte in Psalm 16, 8, er sagte über ihn, ich sehe den Herrn alle Zeit vor mir, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Also das ist wunderbar. Habt den Herrn vor Augen. Auch jetzt, wenn wir ihn hören wollen, wenn wir ihn zu uns sprechen hören wollen, hab ihn vor Augen. Und dann wollen wir ihm zwei Fragen stellen. Und zwar einmal, Herr, wie siehst du mich? Und die zweite Frage, was möchtest du mir auch speziell für dieses neue Jahr 2025 sagen? Also einmal, wie siehst du mich? Unser liebender Vater. Unser herrlicher Gott. Und was möchtest du mir besonders sagen, auch für dieses Jahr 2025? Halleluja. Mach es dir bequem. Einfach. Und jetzt werden wir gleich die Soaking Music anmachen. Und dann tauch einfach ein. Und dann schreib einfach auf, was du hörst. Einfach anfangen. Manchmal einfach mit einem Wort anfangen. Und dann weiterschreiben. Und aus dem Geist Gottes. Wir wollen noch zusammen beten, okay? Wir sagen, Heiliger Geist, ich gebe mich dir hin. Danke, dass du mich zu deinem Sohn gemacht hast. Und dass ich als dieser deine Stimme hören kann. Danke, dass ich jetzt deine Stimme hören werde. Ich binde jede andere Stimme. Nichts anderes wird zu mir sprechen. In dem Namen von Jesus. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu mir redest. Wie du mich siehst und was du für mich hast für das neue Jahr. Was du mir jetzt heute Abend besonders sagen möchtest. Und Und ich vertraue darauf, deine Stimme zu hören und keine andere. In dem Namen von Jesus. Genau, die zwei Fragen. Einmal, wie siehst du mich? Und was möchtest du mir jetzt besonders sagen, auch für das Jahr 2025? Halleluja. Und dann tun wir die Soaking a Visionary Straw rein. Thank you. schön in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Zu wem hat Gott alles geredet? Meldet euch mal. Hat jeder was von Gott empfangen? Doch, für alle, ne? Wer würde denn gerne einen Teil vielleicht davon mit uns teilen, uns sagen, was der Herr zu dir gesagt hat? Genau, dann komm gerne nach vorne und gib's uns weiter. Muss ich alles sein, kann Teil davon sein auch. Was uns alle segnet, genau, was dich bewegt hat. Genau, möchte jemand da was weitergeben? Mhm. Hans-Gerd, ja, gerne. Ja, also ich habe jemanden gesehen, das war ich. Der ging durch so kniehohes Wasser und das Wasser bestand aus lauter Kieselsteinen. Für euch vielleicht ein schlechtes Bild, aber mir gibt es echt Frieden, weil wir bemühen uns gerade so ein bisschen in Heidenheim und das Bild hat mir wirklich Frieden gegeben, weil Gott sieht alle Mühen, allen Weg, allem, was man geht, bin ich sehr, sehr dankbar für und ich fühle mich echt geborgen dadurch. Ja, und da habe ich ein zweites Bild gesehen, wie ich übers Land fliege und ich sehe da unten die Häuser und die Bäume und ich sage, ja Herr, ich bin zu beiden bereit. Ich mache das eine wie das andere. Und was ich manchmal habe, ist, dass ich sogar eine Bibelstelle kriege, also mit Stelle und Ziffer und Kapitel und dann gucke ich nach. Und das war Römer 3,16 und mein Büchle da schon mitgebracht. Ihr Weg ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Hätte ich mir nie selber rausgesucht. Das muss einem Gott so geben. Und ich sag's euch ehrlich, ich bin bereit. Ich bin bereit zu gehen und diesen Weg des Friedens zu verkünden. Amen. Habt ihr das richtig gespürt? Ich nehm's und ich tu's. Amen. Amen, super. Halleluja, vielen Dank. Möchte noch jemand was mitteilen? Gerne. Genau, das war auch schon vor ein paar Wochen, habe ich einfach gesehen, dass Jesus mir wie so einen Hochzeitsantrag macht und sich einfach wie so vor mir hinkniet und einfach gesagt hat auf Englisch, will you marry me? Und habe ich ja gesagt. Und dann hat er zu mir, und das hat er jetzt einfach nochmal gesagt, so dass ich und ich glaube, dass auch wir als Braut, dass wir in diesem Antrag leben können. Weil ich glaube, dass sobald du einen Antrag gemacht bekommen hast, bist du ja verlobt und wir sind ja verlobt. Und dann lebt, das weiß ich auch von meiner Zeit noch, dann lebst du in einem anderen Bewusstsein. Und der Herr sagt immer zu mir, willst du in meinem Antrag leben? Also in diesem Bewusstsein, dass er Ja gesagt hat und dass aber auch ich Ja gesagt hat. Und das ist ein total anderes Leben, vielleicht ein bisschen, was du, Matthäus 25, mit diesen Jungfrauen, das ist ein anderes Bewusstsein. Ja. Möchte noch jemand was teilen mit uns, was dich bewegt hat? Hm, ja, komm nach vorne. Ich habe nachmittag, während der Anbetung, habe ich Jesus vor mir gesehen mit ganz offenen Armen. Und mich selbst als Kind, wie ich auf ihn zugehe. Und das ist für mich ein äußerst wichtiges Bild. Und jetzt habe ich gehört, ich liebe dich. Du bist mein geliebtes Kind, meine Tochter. Und für dieses Jahr hat er mir gesagt, sei zuversichtlich. Mein Auge ist auf dich gerichtet. Ich geleite dich. Sei getrost und unverzagt. Richte deine Herzensaugen auf mich. Amen. Stark. Wunderschön. Halleluja. Das war der Herr. In allen Fällen, du merkst es, ne, wenn der Herr gesprochen hat, dann ist es gut, es ist auferbauend, es ist ermutigend, es ist trostgebend, es ist hoffnunggebend. Seine Gedanken, er hat Gedanken des Friedens über uns, um uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Halleluja. Das ist immer, es wird immer sein, wenn wir seine Stimme hören, uns Zukunft und Hoffnung zu geben, um uns in dem genau Antrag leben zu lassen, dem, was er ist, auf ihn ausgerichtet. Halleluja. Das ist wunderbar. Gehst du mit dem, was er dir gesagt hat? Lass es uns immer, ja, also du kannst es jeden Tag machen oder wenn du vielleicht nicht jeden Tag Zeit hast, aber du kannst immer diese Zeit nehmen, dass wir sagen, okay, ich nehme jetzt 10 Minuten und ich fahre meine Seele runter, alle Ablenkungen weg und ich möchte dich hören, was du mir zu sagen hast. Du kannst auch ein Buch anlegen, wo du einfach alles das reinschreibst, was er zu dir sagt. Das ist auch eine tolle Sache. Einfach, da kannst du sehen, boah, was hat der Herr alles zu mir schon gesagt dieses Jahr. Und ja, so bauen wir Beziehungen mit ihm. Halleluja, weil er ist ein Familiengott, ein Beziehungsgott. Halleluja. Und bald heiraten wir. Amen. Unseren wunderbaren, herrlichen, tollen Gott. Danke, dass ihr alle so toll mitgemacht habt. Ganz wunderbar. Seid weiter ermutigt, seine Stimme zu hören. Halleluja. Amen. Und wir wollen euch zum Schluss noch zusammen segnen, auch alle, weil jetzt sind wir schon doch ein bisschen über die Zeit drüber. Und ich weiß nicht, Sabrina, gibt es da noch ein Abendessen oder gibt es da? Nee, gibt es nicht, kein Abendessen. Also heute Abend fasten, okay. Kommt morgen. Ach so, die hier übernachten, können sich bei der Rezeption melden und kriegen noch was zu essen. Okay. Und könntest dazu buchen, ja, genau. Aber alle anderen fasten, ja, weißt du. Ne? nein, zu Hause gibt's was. Okay, ja, war wirklich eine tolle Zeit mit euch. Wir danken euch für euer Kommen und für euer so Mitgehen. Ihr seid wirklich eine Gruppe von hungrigen, wirklich entschiedenen, ausgestreckten Söhnen und Töchtern Gottes. Und es war wirklich eine Freude, euch zu dienen und zu lehren. Ich glaube, das können die Mitarbeiter auch bestätigen, die euch allen auch gedient haben. Danken wir doch einmal all den Mitarbeitern, die auch das möglich gemacht haben. Allen Gebetsmitarbeitern. Steht mal alle auf, alle, die ihr mitgearbeitet habt, sowohl im Gebet als auch hier in der Technik, Ordnerdienst, was auch immer. Gebt mir ihnen allen mal einen kräftigen Applaus. Alle, die irgendwo dabei waren. Danke für euren super Dienst. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Ein besonders kräftiger Applaus gebührt der Sabrina, die das alles organisiert hat. Und ich glaube, hier in Bad Boll ist wirklich ein guter Ort, um das auch wieder zu machen. Ich glaube, das ist wirklich schön. Und auch wenn es ein bisschen weiter zu fahren ist als das letztes Jahr, aber ich glaube fast, dass es hier noch besser ist. Ja, ja, ist, genau, ist irgendwie noch besser. Freier, ja, genau. Ja, ist interessant. Halleluja. Okay, gut. Preist den Herrn. Ja, so schön, dass ihr dabei wart. Jetzt wollen wir euch zum Schluss noch segnen. Morgen, wie gesagt, haben wir 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Und dann wieder nächsten Sonntag Wundergottesdienst, spezieller Wundergottesdienst. Und am 8. 9. März unser Wochenende Herrschaft der Söhne. Da geht's auch nochmal richtig zur Sache, richtig tief rein und so weiter. Ich denke, das baut auch gut auf diesem Wochenende jetzt auf, ja. Weil das ist das, was sozusagen folgt. Es ist ja immer wieder durchgeklungen, aber da müssen wir tiefer rein. Amen. Alle zusammen. Halleluja. In Bezug auf alle Bereiche. Wir sind alle am Wachsen. Wir sind am Wachsen. Ihr seid am Wachsen. Wir alle zusammen sind am Wachsen. Und Gott geht uns voran. Jesus geht uns voran. Und wir als seine Jünger werden verwandelt in sein Bild. Okay? Amen. Lass uns nochmal aufstehen zum Schluss zusammen. Beten wir noch zusammen. Halleluja. Vater, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen für alles, was du an diesem Wochenende getan hast, Herr. Herr, zuallererst gebührt dir alle Ehre, Herr. Herr, weil alles, ja genau, gib mir ihm mal einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Du bist so da, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen für alles, was passiert ist, Herr. Und wir versiegeln das auch jetzt, Herr. Mit dem Blut Jesu, Herr. Wir stehen da drauf, Herr. Jede Freisetzung, jede Befreiung, jede Reinigung, jede Heilung, Herr. Wir stellen uns darauf im Glauben, Herr. Und wir sagen, Herr, wir setzen unseren Fuß drauf und es ist eingenommenes Land, Herr. Und wir lassen es uns nicht mehr rauben, sondern wir gehen voran in diesem neuen Bewusstsein, Herr. Herr der Herrschaft. Wir gehen voran in diesem Bewusstsein der Freiheit, Herr. Und Herr, was noch irgendwann vielleicht in den nächsten Wochen noch Dinge, wo noch Dinge hochkommen, da wissen wir jetzt, wie wir damit umgehen müssen. Weil natürlich, es kann auf deinem Weg noch passieren, dass irgendwann mal wieder mal was kommt und du weißt, okay, das muss auch noch erledigt werden. Dann weißt du jetzt, wie du damit umgehen kannst. Entweder selber oder auch mit Hilfe von anderen. Wir haben so viele wunderbare Heilungs- und Befreiungsdiener bei uns bei Glory Life. Wend dich einfach an sie. Jeden Sonntag sind sie bereit, vorne vor der Bühne nach dem Gottesdienst für dich zu beten. Du weißt, wie es geht, ja. Und wir segnen dich wirklich mit diesem Wandel in dauerhafter Freiheit. In Jesu Namen. Ja, wir segnen dich mit dem Wandel wirklich im Geist. Im Geist, Amen. Wie wir es gehört haben. Nicht in den Sinnen, Amen. Sondern im Geist. Aus seiner Stimme heraus, aus ihm heraus. Die Gemeinschaft mit ihm suchend und auch die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern suchend. In Jesu Namen. Ein Leben der Gemeinschaft, ein Leben in Familie mit ihm und miteinander. Halleluja. Und in Freiheit, in Autorität. Wir segnen euch mit diesem Bewusstsein, dass ihr Söhne Gottes seid, die Autorität bekommen haben über Schlangen und Skorpione und auf diese zu treten. Und nichts wird euch schaden, das rufen wir auch aus, nichts wird euch schaden in dem Namen von Jesus. Halleluja. Wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist so ein wunderbarer Gott. Halleluja. Danke für alles, was du möglich gemacht hast. Danke, Herr, dass du mit jedem Einzelnen weitergehst, jeden Einzelnen weiterführst. Halleluja. Dass jeder Einzelne aufblüht, immer stärker in seine Berufung hineinkommt. Halleluja. Als ein Weltveränderer, ein übernatürlicher Weltveränderer in dieser Welt und den Unterschied macht. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und Gott sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt ihr es weiter. Und ich habe gerade den Eindruck bekommen, dass der Heilige Geist uns zum Schluss nochmal richtig kräftig mit einer richtigen Dosis füllen will. Und zwar eine Dosis von Erfüllung mit Kühnheit und Entschiedenheit, das, was wir empfangen haben, weiterzugeben. Halleluja. Streck nochmal deine Hände aus. Halleluja, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt, Herr, mit dieser Kühnheit sendest, Herr. Herr, umsonst haben wir es empfangen, umsonst geben wir es weiter, Herr. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen jetzt nochmal so richtig füllst mit Kühnheit, füllst mit Zuteilung, füllst mit Kraft, Herr, füllst mit Entschiedenheit, Herr, um das, was wir empfangen haben, weiterzutragen, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Mehr. Halleluja. Empfangt in Jesu Namen. Stärke, Kraft, oh, Power in Jesu Namen. Hey, Power. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, bet im Geist, bet im Geist. Sag, Heiliger Geist, füll mich. Oh, more. Oh, füll. Mehr, neu, frisch. Oh, danke, Jesus. Frisch gefüllt. Halleluja. Kühnheit. Halleluja. Das, was du jetzt empfängst, ist für andere. Amen. Danke, Jesus. Oh, gefüllt, frisch gefüllt. Oh, Jesus, mehr. Oh, mehr, Jesus. Oh, frisch gefüllt. Halleluja. Hey, more, Lord. Yes, Lord. Oh, Jesus. Halleluja. Gefüllt. Glory. Oh, whoa. Halleluja. Ihr hier in diesem Block hier, streckt mal eure Hände aus. Oh, frisch gefüllt. Oh, fire. Jesus. Glory, glory, glory, glory, glory. More. Empfangt, empfangt, empfangt. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Hey, yo. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Woo. More, Lord. More, Lord. Jesus. Hey, yo. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Fülle deines Geistes, Herr. Danke, Herr, dass wir dieses Land erfüllen, Herr. Erfüllen, Herr, mit Heilung. Erfüllen mit Befreiung, Herr. Erfüllen mit dem Evangelium, Herr. Erfüllen mit der Freude Gottes. Oh, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Oh, und deine in Jesu Namen. Und deine. Jesus. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause. Seid mächtig gesegnet. Halleluja. Habt die beste Zeit. Bis morgen.